Plage, die ich dir sehr wohl vertraut. Ich beschleunige den Herzschlag, liebe den Duft von kaltem Schweiß. Ich ergötze mich an dir, dein Leib vibriert, ein Hauch Adrenalin. Seit Anbeginn bin ich berufen, euren Geist zu infiltrieren. Eure Emotionen, die mich erschufen, ich nicht existieren. Niemand kann vor mir entfliehen. Selbst Eltern suchte ich einst heim. Mein größter Feind ist die Courage, wird ewig mein Gegenspieler sein. Ich behaupte, es ist leicht, es nicht zu kennen. Aber denk daran, ich biete dir manchmal einen Schatz. Ich hab nie behauptet, dass es schön ist, wegzurennen. Doch noch wird oft als über Lebensweg genutzt. Elendig verrückt, oftmals werde ich verleugnet. Niemand gibt mich gerne zu, doch ich bin, was dich menschlich macht. Ich bin die Angst, ich bin die Furcht. Ich behaupte, dass es leicht ist, mich zu kennen. Aber denk daran, ich biete dir manchmal einen Schatz. Ich hab nie behauptet, dass es schön ist, wegzurennen. Doch noch kommt oft als über Lebensweg genutzt. Ich bin die. Ich hab nie behauptet.